Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 406, an Goethe, Jena, den 19. Januar 1798. Es wird Ihnen interessant und belehrend sein, wenn Sie Ihre Gedanken, die in jenem älteren und in Ihrem neuesten Aufsatz aufgestellt sind, nach den Kategorien durchgehen. Ihr Urteil wird ganz bestätigt werden, und es wird Ihnen zugleich ein neues Vertrauen zu dem regulativen Gebrauch der Philosophie in Erfahrungssachen erwachsen. Ich will mich hier nur bei einigen Anwendungen aufhalten, und zwar gleich in Beziehung auf Ihren neuesten Aufsatz. Die Vorstellung der Erfahrung unter den dreierlei Phänomenen ist vollkommen erschöpfend, wenn Sie sie nach den Kategorien prüfen. Der gemeine Empirism, der nicht über das empirische Phänomen hinausgeht, hat der Quantität nach immer nur einen Fall, ein einziges Element der Erfahrung und mithin keine Erfahrung. Der Qualität nach asseriert er immer nur eine bestimmte Existenz, ohne zu unterscheiden, von ihr auszuschließen, ihr entgegenzusetzen, mit einem Wort zu vergleichen. Der Relation nach ist er in Gefahr, das Zufällige als das Substantielle aufzunehmen. Der Modalität nach bleibt er bloß auf eine bestimmte Wirklichkeit eingeschränkt, ohne das Mögliche zu ahnen oder seine Erkenntnis bis gar zu einer Notwendigkeit zu führen. Nach meinem Begriff ist der gemeine Empirism nie einem Irrtum ausgesetzt, denn der Irrtum entsteht erst in der Wissenschaft. Was er bemerkt, bemerkt er wirklich, und weil er nicht den Kitzel fühlt, aus seinen Wahrnehmungen Gesetze für das Objekt zu machen, so können seine Wahrnehmungen ohne irgendeine Gefahr immer einzeln und akzidentell sein. B. Erst mit dem Rationalism entsteht das wissenschaftliche Phänomen und der Irrtum. In diesem Felde nämlich fangen die Denkkräfte ihr Spiel an, und die Willkür tritt ein mit der Freiheit dieser Kräfte, die sich so gern dem Objekte substituieren. Der Quantität nach verbindet der Rationalism immer mehrere Fälle, und solange er sich bescheidet, die Pluralität nicht für die Totalität auszugeben, das heißt, objektive Gesetze zu machen, so ist er unschädlich, ja nützlich, da er der Weg zur Wahrheit ist, welche nur dadurch gefunden wird, dass man von dem Einzelnen sich loszumachen weiß. In seinem Missbrauch hingegen wird er verderblich für die Wissenschaft, weil er, wie Sie in Ihrem Aufsatz sehr einleuchtend sagen, die ungeheure Verbindungsgewalt des menschlichen Geistes auf Kosten einer gewissen republikanischen Freiheit der Fakten geltend machen will, kurz, weil er in die bloße Pluralität schon seine Einheit legen will und also eine Totalität gibt, die keine ist. Der Qualität nach setzt der Rationalism, wie billig ist, die Phänomene einander entgegen. Er unterscheidet und vergleicht, welches gleichfalls, sowie der Rationalism überhaupt, löblich und gut und der einzige Weg zur Wissenschaft ist. Aber jener Despotism der Denkkräfte zeigt sich auch hier sogleich durch Einseitigkeit, durch Härte der Unterscheidung, so wie oben oben durch Willkür der Verbindung. Er kommt in Gefahr, dasjenige Strenge zu sondern, was in der Natur verbunden ist, wie er oben verbannt, was die Natur scheidet. Er macht Einteilungen, wo keine sind, und so weiter. Der Relation nach ist es das ewige Bestreben des Rationalismus, nach der Kausalität der Erscheinungen zu fragen und alles qua Ursach und Wirkung zu verbinden, wiederum sehr löblich und nötig zur Wissenschaft, aber durch Einseitigkeit gleichfalls höchst verderblich. Ich beziehe mich hier auf Ihren Aufsatz selbst, der vorzüglich diesen Missbrauch, den die Kausalbestimmung der Phänomene veranlasst, rügt. Der Rationalism scheint hier vorzüglich dadurch zu fehlen, dass er dürftigerweise bloß die Länge und nicht die Breite der Natur in Anschlag bringt. Der Modalität nach verlässt der Rationalism die Wirklichkeit, ohne die Notwendigkeit zu erreichen. Die Möglichkeit ist sein ungeheures Feld, daher das grenzenlose Hypothesieren. Auch diese Funktion des Verstandes ist nach meinem Urteil notwendig und Conditio sine qua non aller Wissenschaft, denn nur durch das Mögliche gibt es nach meinem Bedünken von dem Wirklichen einen Durchgang zu dem Notwendigen. Daher wehre ich mich, so sehr ich kann, für die Freiheit und Befugnis der theoretischen Kräfte im Felde der Physik. C. Zu dem reinen Phänomen, welches nach meinem Urteil eins ist mit dem objektiven Naturgesetz, kann nur der rationelle Empirismus hindurchdringen. Aber um es noch einmal zu wiederholen, der rationelle Empirismus selbst kann nie unmittelbar von dem Empirismus anfangen, sondern der Rationalismus wird allemal erst dazwischen liegen. Die dritte Kategorie entsteht jederzeit aus der Verknüpfung der ersten mit der zweiten, und so finden wir auch, dass nur die vollkommene Wirksamkeit der freien Denkkräfte mit der reinsten und ausgebreitetsten Wirksamkeit der sinnlichen Wahrnehmungsvermögen zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis führt. Der rationelle Empirismus wird folglich dieses beides tun. Er wird die Willkür ausschließen und die Liberalität hervorbringen. Die Willkür, welche entweder der Geist des Menschen gegen das Objekt oder der blinde Zufall im Objekte und die eingeschränkte Individualität des einzelnen Phänomens gegen die Denkkraft ausübt. Mit einem Worte, er wird dem Objekt sein ganzes Recht erweisen, indem er ihm seine blinde Gewalt nimmt und dem menschlichen Geist seine ganze rationelle Freiheit verschaffen, indem er ihm alle Willkür abschneidet. Der Quantität nach muss das reine Phänomen die Allheit der Fälle begreifen, denn es ist das Konstante in allen. Es stellt also völlig nach dem Sinn der Kategorie die Einheit in der Mehrheit wiederum her. Der Qualität nach limitiert der rationelle Empirismus immer, wie auch das Beispiel aller wahren Naturkundiger lehret, die von einem absoluten Bejahen und Verneinen sich gleich entfernt halten. Der Relation nach achtet der rationelle Empirismus zugleich auf die Kausalität und auf die Unabhängigkeit der Erscheinungen. Er sieht die ganze Natur in einer reziproken Wirksamkeit, alles bestimmt sich wechselsweise und er hütet richtet sich demnach die Kausalität bloß nach einer einfachen, dürftigen Länge gelten zu lassen. Er nimmt immer auch die Breite mit auf. Der Modalität nach dringt der rationelle Empirism immer zu der Notwendigkeit hindurch. Der rationelle Empirism ist, seinem Begriffe nach, zwar nie einem Missbrauch ausgesetzt, so wie die zwei vorhergehenden Erkenntnisarten, aber vor einem falschen und angeblichen rationellen Empirism ist doch zu warnen, so wie nämlich eine weise Limitation den eigentlichen Geist dieses rationellen Empirism ausmacht, so kann eine feige und ängstliche Limitation den andern hervorbringen. Die Furcht des Erstern ist das Reine, die Furcht des Andern das leere und hohle Phänomen. Ich habe mehrmalen bemerkt, dass bedenkliche, schwache Geister aus einem zu weit getriebenen Respekt vor den Gegenständen und deren Mannigfaltigkeit und aus zu weit getriebener Furcht vor den Seelenkräften ihre Assertionen und Enunziationen zuletzt so einschränken und gleichsam aushöhlen, dass das Resultat null wird. Es ist noch so vieles über diese Materie und über ihre Thesen zu sprechen, dass ich ihre Hierherkunft erwarte, um noch recht in die Sache hineinzugehen, denn nur das Gespräch hilft mir eigentlich, die Vorstellung des Andern schnell zu fassen und festzuhalten. In dem Monolog eines Briefes bin ich stets in Gefahr, nur meine Seite zu fassen. Besonders will ich Sie selbst noch mehr über das, was Sie die mittelbare Anwendung der Fälle auf Regeln nennen, reden hören. Meine poetische Arbeit stockt seit 3 Tagen, ungeachtet einer ganz guten Stimmung, in der ich war. Eine Verschleimung des Halses, die in unserem Haus von Mann zu Mann herumging, hat endlich auch mich ergriffen, und weil mich dies Übel gerade in einem erhöhten Zustand von Reizbarkeit überraschte, in den mich mein Geschäft versetzt hatte, so hatte ich gestern den ganzen Tag Fieber. Heute ist mir aber der Kopf schon viel freier, und ich hoffe, in etlichen Tagen den bösen Gast los zu sein. Zu dem neuen Xenion gratuliere ich. Wir wollen es ja ad acta legen. Die tollen Sprünge, welche Herr Posselt vor dem Publikum macht, werden Cotta wahrscheinlich bereichern, denn er schreibt mir, dass er jetzt beinahe schon ganz gedeckt sei. Man fragt hier sehr, ob Sie in Weimar nicht die gotterische Oper, die Geisterinsel, geben würden. Hätten Sie jetzt nicht Lust, da Herr Hirt Ihren Aufsatz über Laokoon gewissermaßen antizipiert, diesen Aufsatz in die Horen zu geben? Leben Sie recht wohl, meine Frau grüßt. SCH